Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Spaß. Hier ist die Elite. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von die Elite. Das Laberziehen mit dem Zahlen und aus dem City. Glück auf. Glück ab. So, das ist wieder eine dieser Folgen, bei der wir nicht wissen, wann sie kommt. Vielleicht ersetzt sie einen ESC, weil er einfach nicht stattfinden wird. Oder vielleicht kommt sie zu Ostern und wir verstecken sie im Körbchen. Oder vielleicht ist es eine Weihnachtsfolge und wir warten mit euch unterm Baum und hatten aber gar keine Lust, mit euch unterm Baum zu warten. Und deswegen kommt sie dann. Wir wissen es nicht. Aber was wir wissen ist, wir sind ein in der Zwischenzeit sehr lange laufender Podcast. Und Wann immer uns mal irgendwelche Ideen ausgehen, fragen wir so das Internet nach Ideen oder manchmal fragt man sogar die allwissende Müllhalde. Ja. Und das hast du dieses Mal wieder getan. Nein, es gibt tatsächlich Dinge, die sind wesentlich älter als die allwissende Müllhalde. Okay. Und da gibt es von Brian Eno die Oblique Strategies. Brian Eno, Musikproduzent, hat große Kracher produziert, lest nach, was er gemacht hat. Hört Ultravox, oder? Ja, solche Sachen. Talking Heads, glaube ich, auch. Also dementsprechend, also er hat große Sachen gemacht und dafür hat er ein Kartendeck veröffentlicht. Und dieses Kartendeck beinhaltete einfach so kreative Methoden, also eine kartenbasierte Methode zur Förderung von Kreativität. Und ja, das Ding kann man kaufen für viel Geld. Mhm. Oder man macht's wie wir und geht über einen Link. Übrigens, dieses ganze Ding wurde auch schon mal in einem anderen Podcast verwurstet. Ja, wir wissen's, dass es andere auch schon gemacht haben. Wir machen es an dieser Stelle einfach auch mal, weil wir es können. Für die Kunst. Genau. Und wir versuchen jetzt mal so, keine Ahnung, 5 Karten oder so jeder zu ziehen und zu gucken, was denn dabei rumkommt. Okay. Okay. Und du bist bereit? Du hast den Link offen und wir starten mit deiner Karte. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll, aber okay. Ja, trage mal vor, was deine Karte sagt. Retrace your steps. Das heißt auf Deutsch übersetzt? Verfolge deine Schritte zurück. Okay, also eine Retrospektive machen heißt es quasi, oder? Weiß ich nicht, wahrscheinlich. Oder man soll, soll in Google Maps gucken, wo man gestern war. Wo warst du denn gestern? Weiß ich nicht, müsste ich in Google Maps nachschauen. Aber da wir gerade aufnehmen, bist du in meinem Smartphone. Ah ja, okay. Also du weißt gar nicht, wo du gestern warst. Ich bin froh, wenn ich weiß, was ich als letztes gegessen habe aktuell. Was hast du denn als letztes gegessen? Ich sage ja, ich bin froh, wenn ich das weiß, aber ich glaube, zuletzt habe ich ein Stück Kuchen gegessen. Zuletzt hast du ein Stück Kuchen gegessen? Was war es denn für ein Stück Kuchen? Es war ein so eine Hefeteigrolle gefüllt mit Johanninüssen und Mohn. Okay, das klingt doch so schlecht nicht. Es war sehr schmackhaft. Es hat meinen Hunger gestillt, ist das Wort, genau. Das heißt, du würdest jetzt, wenn du jetzt das als kreative Methode machen würdest, würdest du jetzt eine Folge darüber aufnehmen, was du so im Laufe des Tages getan hast und das rückwärts erzählen bis zum Aufstehen, um einfach mal zu signalisieren, wie lebt das Zeilenende so. ich eine Podcast-Folge über das Motto verfolge deine Spuren oder Schritte zurück machen wollen würde, würde ich mich eine Dreiviertelstunde lang in dieser Podcast-Folge darüber aufregen, was für ein Schwachsinn das ist, sich ständig mit der Vergangenheit zu beschäftigen, statt den Kopf in die Zukunft zu recken. Ja, aber aus der Vergangenheit muss man doch lernen. Man kann nicht aus aber der Vergangenheit lernen. Kann man nicht? Nein. Kann man keine Schlüsse ziehen aus der Vergangenheit, die dann für die Zukunft hilfreich sein können? Ganz schwieriges Thema. Wählt keine Faschisten. Hätte in der Vergangenheit ganz gut geholfen. Haben wir aber aus der Vergangenheit gelernt, dass das eine scheiß Idee ist, Faschisten zu wählen. Und möglicherweise tun es die Leute trotzdem. Mhm. Aber die Leute, die gelernt haben, es nicht zu tun. Wählt keine Faschisten war auch 1933 schon eine Scheißidee. Und das hätte man wissen können. Das muss man nicht aus der Geschichte lernen. Gut. Do something boring, sagt meine Karte. Okay. Also wir könnten jetzt tatsächlich was Langweiliges tun. Achso, ich dachte, du sollst in der Nase bohren oder so. Ja, es ist akustisch noch weniger Hörgenuss als man nichts hört. Könnte das ja so ein bisschen lautmalerisch so onomatopoetisch. Danke. Also das Fremdwort für lautmalerisch halt untermalen. Das wäre super. Das machen wir gelegentlich bei den Katzen übrigens, ne? Wenn die sich mal wieder putzen, dann sitzt man manchmal daneben und man so. Ich glaube, das machen alle Sie Katzen. Sie gucken einen sehr irritiert an. Das machen alle Katzenbesitzer innen, früher oder später. Ja, das wiederum wird aber nie langweilig. Die Frage ist ja eigentlich, was kannst du machen, was dir irgendwann mal langweilig wird mit Katzen? Weil eigentlich gibt's ja gar nicht so viel. Also sie füttern, klar. Boah, wie spannend. Katzen schlafen gefühlt 25 Stunden am Tag. Also so viel ist mit denen gar nicht los. Ja, kommt auf die Katze an. Das ist richtig, aber also auch selbst Pedro, der ja jetzt irgendwie noch relativ jung ist, der kann zwar so eine Stunde am Stück seine Maus jagen, aber dann ist der auch für den Rest des Tages fertig mit der Welt. Aber die Aufgabe ist jetzt eigentlich do something boring. Also wir müssten jetzt eigentlich was Langweiliges machen. Mhm. Und Katzen sind jetzt nichts Langweiliges. Wir können uns über Hunde austauschen. Ich finde Hunde ziemlich langweilig. Ich habe die Tage den Take gehört, dass Leute tatsächlich denken, man sollte Hunde Rassenreihen kreuzen. Oder Rassenreihen weiter züchten, weil ja sonst die Rasse kaputt geht. Und dachte, ja. Das ist so schlimm. Ja, das ist halt. Also ich frage mich nur, schadet sich durch Mischlinge, also wenn es jetzt nur noch Mischlinge auf der Welt gäbe bei Hunden, wäre das so schlimm? Wenn man mal von dieser ideologischen Ebene runtersteigt, dann bedeutet Hunderassen ja nicht nur ein stabiles Aussehen, es geht vor allen Dingen um einen relativ stabilen Charakter. Und das Problem bei Mischlingen ist, dass die immer sehr unvorhersehbar sind und so ein Rottweiler ist halt eine Kampfmaschine und die willst du nicht mit dem Charakter von irgendeinem scheiß Dackel, der sich überall festbeißt. Das ist so, das ist so diese Sache mit den Hunderassen, die man da wissen müsst, dass es da nicht um Aussehen, sondern um Gemüt geht. Ich stelle mir gerade so einen Rottweiler vor, der dir hinterher rennt und dann das war wie so ein Mops am am Ziehen ist. Also, bevor der so ein Pitbull ist zu faul zu beißen, wenn er erstmal schnaufen muss. Aber wir sind einfach, dieses Do Something Boring kriegen wir nicht hin. Du darfst mal random machen bei dir. Ich darf mal random machen bei mir. Hier steht Distort Time. Ich weiß nicht, ich müsste jetzt nachgucken, was Distort auf Deutsch heißt, weil in meinem Kopf sich diese Vorstellung von tortenschmeißenden Clowns sofort breit gemacht hat. Das Wort ist verzerren. Verzerren. Verzerre die Zeit. Also verzerre die Zeit. Bin ich Dr. Who oder damit was? Damit sind wir schon wieder bei diesem Thema verzerren Vergangenheit, Zukunft, Gegenwart, verzerren. Ja, man kann ja einfach Sachen kurzweilig machen. Das ist ja eine Verzerrung von Zeit, oder? Hä? So eine, also das Gegenteil von do something boring. Würde ich jetzt also etwas Langweiliges machen, dass die Zeit zäh dahin fließt, wie Don Necker bei Stuttgart. Das ist ja auch irgendwie Verzerrung von Zeit. Man kann ja, ich bin ja immer für Fast Forward. Also von daher könnte man es einfach beschleunigen. Fast Forward nicht raffen? Wollten wir über LinksextremistInnen in diesem Podcast sprechen? Nein, aber wenn du Sachen zusammenraffst, also zu, ja. Ja. Dann ist das ja. Enteignung. Also wenn du dafür sorgst, dass eine Stunde sich anfühlt wie 10 Minuten, weil du total kurzweilig warst, dann ist es aber doch nicht verzerren, sondern zusammenraffen. Das ist doch auch eine Art der Verzerrung, oder? Also zerren ist ja nicht nur dehnen, sondern auch drücken. Kann ja auch nach oben oder unten, vorne, hinten. Und dann entsteht ja so ein Quetschi-Knäuel am Ende des Tages, was die Zeit wahrscheinlich tatsächlich sogar ist. Zeilen in das Relativitätstheorie. Die Zeit ist ein Quetschiknäuel. Beweis mir das Gegenteil. Sind Quetschis nicht auch diese Fruchtsaftpäckchen, die an den Kindern so wie so ein Mops nösselt? Ja. Ich hatte dem letzten mein erstes Quetschi. Und ja, heißen sie. Und das ist geschmacklich tatsächlich ziemlich gut, aber man kommt sich ziemlich albern dabei vor, wenn man so ein Quetschi nuckelt. Jetzt weißt du, wie Möpse entstanden sind. Too much information. Also, ich habe auch mal random gedrückt. Mhm. Und die Frage, die ich bekommen habe, ist, would anyone want it? Die Frage ist, was es ist. Würde es jemand haben wollen? Also würde jemand diese Folge haben wollen? Will jemand diese Folge haben? Der hat diese Kärtle entwickelt, bevor das Internet populär geworden ist, oder? Ja. Okay, dann erklärt sich einiges. Ich denke, das Internet... Aus dieser Karte ist übrigens ein großer Hit entstanden. Any way you want it? Auch, aber auch die Rolling Stones... You can't always get what you want. Ah, okay. Ja. Ja ich und denke, wahrscheinlich sogar noch Mr. Vain, weil I know what I want. And I want it now. Ja. Ja, das Internet ist halt diese wunderbare Maschine, die dafür sorgt, dass man jede noch so hanebüchene Geschäftsidee an ein paar Dumme bringt, die es annehmen wollen. Wobei Ponzi-Schemes sind natürlich sehr viel älter als das Internet. Also von daher hat das auch schon früher eigentlich immer funktioniert. Man musste nur mehr Aufwand treiben. Ja, plus du kannst ja auch Dinge, die tot sind, nochmal wieder beleben. Im Internet. Das ging ja früher nicht so einfach. Hast du Friedrich Merz das gesagt, dass das eigentlich nicht so einfach geht? Friedrich Merz ist erst wieder da, seit es das Internet gibt. Stell dir mal vor, ohne Internet hätten wir heute keinen Friedrich Merz. Würdest du auf das Internet verzichten, um Friedrich Merz zu haben? Ich glaube, wir müssen die Folge an dieser Stelle beenden, weil ich mich selber einweisen muss. Oh Gott, das ist so schlimm. Welchen Anteil des Internets würdest du löschen oder auf welchen Anteil des Internets würdest du verzichten, um Friedrich Merz nicht zu haben? Amazon und Facebook. Gut, an Facebook hängt dann aber auch der ganze Meta-Quatsch mit dran, weil ohne Facebook gäbe es auch keinen. Meinetwegen, Instagram gab es auch ohne Facebook vorher schon. Das wäre dann halt nie aufgekommen. Ja, es hätte sich nicht weiterfinanziert wahrscheinlich. Das war schon recht erfolgreich. Aber gut, meinetwegen, der komplette Meta-Quatsch. Der komplette Meta-Quatsch und Amazon weg. Hast du gerade eben Tim Pritlove abgeschafft? Ja, genau, keine Meta-Ebene mehr. Hallo, keine Meta-Ebene. Ich habe übrigens rausgefunden, es ist so lustig. Weißt du, wann Tim Pritlove seinen ersten Podcast, nicht Radio, nicht Radiosendung, nicht alles drum und dran, sondern Podcast veröffentlicht hat? Ich glaube, das hat er irgendwann mal dem Letzt erwähnt. Ich habe es aber schon wieder vergessen. Irgendwann im Herbst 2005. Weißt du, wer im Frühjahr 2005 seine erste Podcast-Folge veröffentlicht hat? Giannanini. Ich. Du siehst, man kann auch 21 Jahre Podcast machen, ohne dass man so extrem erfolgreich wird. Das stimmt. Ja gut. Genau, und du hast etwa die gleiche Körpergröße wie Giannanini. Das passt auch. Deswegen die Frage, would anyone want it? Naja, naja. Ich höre sie alle sehr eifrig. Refreshen. Lass nochmal refreshen. Okay, die Karten sind definitiv vor dem Internet geschrieben worden, weil use your own ideas. Ja. Das Zeilenende ist ein großer Anhänger von Everything is a Mashup. Ja, es gibt ja auch diese wunderschöne Marketing Kreatividee. Was macht denn eigentlich der Mitbewerber? Ganz großes Kino, ey, ganz großes Kino. Ja. Ja. Gut. Also, use your own ideas, ideas ist ja trotzdem immer ein guter Appell, dass man zumindest an das glaubt, was das eigene Hirn ausgemasht hat und tunlichst anderen Leuten verbieten sollte, dieses Produkt, das man sich im Kopf ausgedacht hat, zu verbessern, ne? Na gut, die Kunst ist ja nicht nur deine eigenen Ideen zu verwenden, sondern sie auch durch alle Freigabeprozesse, durch alle Widrigkeiten zu tragen und, ja. Immer wenn ich diesen Podcast. Das ist ja heutzutage gar nicht so einfach. Immer wenn ich unseren Podcast nochmal höre, dann frage ich mich, wie ich es geschafft habe, dass ich das durchbekommen habe, dass du den wirklich veröffentlichst. Naja, geringen Freigabeprozess, sagen wir es mal so. Ja, und im Zweifelsfall ziehst du dich darauf zurück, dass ich das gesagt habe und nicht du. Man muss übrigens dazu sagen, ich sage wesentlich weniger M als früher zum Beispiel. Das ist mir aufgefallen. Okay. Ich habe es früher nicht geschnitten, heutzutage schneide ich es auch nicht, aber ich müsste es heute auch nicht mehr so extrem viel rausschneiden, weil ich wesentlich weniger M sage. Ich formuliere wesentlich besser, sagen wir es mal so. Und flüssiger. Das ist gut. Behaupte ich jetzt zumindest mal, ohne dass ich jetzt in die anderen Folgen der letzten Jahre so nochmal explizit 100% reingehört hätte, aber ich weiß, dass wir am Anfang wesentlich mehr Ams hatten. Da war es aber teilweise auch Masche, muss man auch dazu sagen. Es wäre mir nicht bewusst aufgefallen, dass du sehr viel Amst. Doch, am Anfang war es auch absichtlich Masche. Okay. Da war es tatsächlich, ja, wie soll man sagen, hier so, ne? Darauf bezogen. Ach so. Ich verstehe. Ich hatte Once the Search Has Begun. Hä? Wenn erst die Suche begonnen hat. Okay. Dann gibt es zwei Optionen. Entweder man findet was oder man stellt fest, dass die Suche bescheuert ist. Kann doch aber einfach nichts finden. Ja, dann stellt man halt fest, dass die Suche bescheuert ist. Wenn man einfach nichts findet, kann ja auch passieren, dass du einfach suchst, merkst, gibt's nicht. Schade. Ja, war falsche Suche. Dann ist doch die Suche nicht bescheuert, zwingend. Ja doch, man hätte ja nach sinnvollen Sachen suchen können. Ja, aber man kann ja nach sinnvollen Sachen suchen, merkt, gibt's nicht, dann entwickelt man die Scheiße einfach selber oder akzeptiert, dass man es selber nicht produzieren kann, es gibt's aber auch online nicht zum Kaufen. Okay. Und dann lässt man es halt sein. Okay. Nicht? Denke, wenn man, ich bin kein Fan von der Weg ist das Ziel, sondern von das Ziel ist das Ziel. Ja, aber wenn erst die Suche begonnen hat, ja, dann findet man möglicherweise raus, dass man das, was man haben möchte, vielleicht auch gar nicht haben möchte und findet eine Alternative, so einen Konsens. Konsens, ganz schnell erklärt, für dich als Kommunisten, nicht die direkte Weltrevolution überall, sondern so in begrenzten Räumen, um dann von dort aus weiterzugehen. Ich sag mal so, das mit dem Weltrevolution Stück für Stück haben wir ausprobiert, das hat nicht funktioniert, deshalb Weltrevolution überall. Also wenn man was aus der Geschichte lernen möchte, dann das. Wir wollten aber doch nicht aus der Vergangenheit lernen. Das überlasse ich jetzt dir. Ich als Kommunist kann Selbstwidersprüche aushalten. Okay. Dann widersprich dir mal nicht, sondern widersprich dem, was bisher auf deinem Bildschirm stand, indem du einfach auf die Random-Taste drückst. Boah, das ist aber auch, also mal ganz ernsthaft, das ist so, funktioniert doch jeder Lebensweltratgeber für die Frau über 50, die gerade von ihrem Mann verlassen wurde mittlerweile, oder? Also, ich habe jetzt gerade Abandon Desire bekommen. Verlasse die Leidenschaft. Ja, genau. Ja, gibt's, Abandon ist ja aufgeben. Loslassen. Ja, ja, gib die Leidenschaft auf. Ja. Okay. Das ist, ja, nein. Also, nein. Leidenschaft ist alles, was wir haben. Also, wenn ja, die Frage ist jetzt, stell dir mal vor, du solltest ein Album produzieren und musst jetzt einen Song schreiben, bei dem dir dieser Tipp hilft. Mhm. Was würdest du dann schreiben? Also, was ist deine Leidenschaft und die verlässt du? Keine Ahnung, deine Leidenschaft sind Streusel mit Ketchup. Überall. Und die verlässt du jetzt. Also machst du dann jetzt das Kontraintuitive, also sprich, du nimmst jetzt nicht Streusel mit Ketchup, aber auch nicht Mayonnaise mit Butter und Semmelbrösel, sondern du machst was ganz anderes? Ja, das ist doch voll der Scheiß-Tipp. Das ist so Abandon Desire. Das ist so, Roy Black wollte Rockmusik machen, war aber mit dem Schlager-Scheiß erfolgreich und musste sein Desire aufgeben. Hat er auch nichts von gehabt. Ganz ernsthaft. Das ist ja kapitalistische Kackscheiße hier schon wieder, was hier gefordert wird. Ich finde, man sollte sich an seinen Leidenschaften festbeißen und festhalten und damit notfalls in den Untergang gehen. Aber dann hat es wenigstens Spaß gemacht. Na, meine Frage ist halt genau die, wenn du deine Leidenschaft aufgibst, suchst du dann eine neue, was ja die eigentlich logische Konsequenz wäre, oder gibst du sie auf und machst irgendwas? Und mit irgendwas hast du ja einen riesen Pool an Möglichkeiten, aber nichts Konkretes, kein Ziel, wo wir wieder beim Weg, der Weg ist das Ziel sind, oder das Ziel ist das Ziel. Und in dem Fall bist du dann einfach im Limbo alle. Und spätestens, wenn du im Limbo alles bist, ist alles nichts und nichts ist alles. Also ja. Du erinnerst dich, Begriffe definieren, was ist durch Abgrenzung zu allem anderen. Ja, Oberbegriff und spezifisches Eigenes. Ich habe Philosophie studiert, das musst du mir nicht erklären. Nein, ich versuche es unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu erklären. Gut. Indem ich eben auch dir Dinge erkläre, damit andere es verstehen. Das ist was wir übrigens tatsächlich häufiger machen müssten. Wir sind ein Podcast für Intellektuelle. Und ich finde, da kann man ein gewisses Grundniveau, also mindestens mal ein Pro-Seminar Philosophie und vielleicht noch so ein Studium Generale in den Geisteswissenschaften voraussetzen. Mindestens. Und regelmäßig Zeitung lesen. Du darfst gerne das nächste Mal Faktizität und Geltung referieren. Nein. Kennst du die Lösung, wenn du lügen musst und keine Ahnung hast, was du sagen sollst, aber du sollst irgendwas erfinden und lügen? Nein. Nenn mir mal ganz kurz spontan irgendein Land, das dir einfällt, wenn ich sage, nenn mir ein Land, ohne dass es ein echtes Land ist, aber es muss hinten Land heißen. Lummerland. Das gibt es ja schon. Du sollst jetzt schon was nennen, was es noch nicht gibt. Hä? Naja, nennen wir doch mal ein Land, das hinten Land heißt, das es nicht gibt, also auch nicht in irgendwelchen Fantasiewelten bisher. Das sollst du mir jetzt nennen. Warum? Ja, mach das einfach mal. Er will aber nicht. Das ist die nächste Aufgabe, die hier steht. Ja, aber das ist mein Punkt. Man kann auch einfach das Maul halten oder sich dem Ganzen verweigern. Ja, aber es geht ja um kreativ. Also Schweigen ist ja in dem Fall nicht kreativ. Ist ja kein kreativer Prozess. Der Witz ist der, wenn du ein Kind fragst, was es irgendwie für ein Land haben soll, dann wird es meistens sich irgendwann umgucken und sagen, Das Löwenland. Ja, ich sehe jetzt hier einen Löwen über meinem Schreibtisch hängen. Oder das Biberland oder das Kapibara-Land oder das das Kaufland. Das Tapeten. Das Kaufland, das Tapetenland, das Kaufland gibt es ja in dem Fall, aber das Tapetenland oder so. Also, use something nearby as a model. Ist die Aufgabe. Also, nimm etwas Naheliegendes als Modell. Okay. Und ich dachte so, ja, gerade Lügen ist ja ein Kreativprozess, wenn du nicht gerade eine fertig vorformulierte hast. Also kein Parteiprogramm, zum Beispiel. Ja, Leistung ist wieder ein M gewesen. Ja, gutes Lügen ist eigentlich nur sanftes Verschieben der Realität. Ich glaube, so kreativ ist das gar nicht. Das ist mehr Handwerk. Aber nur sei mal dahingestellt. Hast du gerade Friedrich Merz Handwerker genannt? Friedrich Merz hat ja mal dem Schlumpfenkanzler unterstellt, dass er ja ein Klempner der Macht sei. Ehrlich gesagt ist Friedrich Merz das viel schlimmere Klempner der Macht. Vielleicht überzeugt er mich ja in Zukunft noch, bis diese Podcast-Folge ausgestrahlt wird und ich werde Friedrich Merz Ultra. Das ist so immer die. Hast du gerade Olaf Scholz, Mario und Friedrich Merz Luigi genannt? Also von den größten Verhältnissen passt es ja so ein bisschen. Ich habe etwas Naheliegendes als Modell benutzt. Ich sag's ja nur. Also du siehst, wir haben das Prinzip dieser Karten jetzt so langsam verstanden. Mhm. Lass uns noch eine ziehen. Ich ziehe noch eine. Wahrscheinlich kriege ich schon wieder Blutdruck davon. Ist das idiomatisch? Wieso kriegst denn du Blutdruck bei diesen Karten? Das ist von der Satzstellung her komisch. When is it for? Also für wann ist es? Genau, was ist die Deadline? ASAP irgendwann. Weil das Witzige ist ja, diese Folge ist ja tatsächlich so eine, wir nehmen sie auf und versenden sie irgendwann. Das ist keine fixe Folge, wir haben kein Datum dafür. Es kann sein, dass wir sie nach der Machtergreifung erst senden, weil wir auf der Flucht sind. Es kann sein, dass wir sie vorher senden, weil wir Fluchtvorbereitungen machen. Es kann sein, dass wir sie nach dem Krieg erst senden, weil sie erst da dann irgendwann gefunden wird. Machen wir eigentlich so Podcast-Sendungen aus dem Bunker dann, wenn Krieg ist? Ja, klar. Zersetzung des Volkskörpers. Muss ja sein. Yes. Gute Laune im Felde. Das haben wir ja vor einer Weile schon geklärt, dass wir dann auch an der Front senden. Da liegen dann Menschen im Schützengraben und hören uns. Das wird witzig. Und du sagst ihnen dann, geh desertieren. Das ist das einzig Sinnvolle, was man in der Situation sagen kann. Da halte ich nach wie vor dran fest. Das einzig Sinnvolle, finde ich ja, was when is it for? Ist ja das zweite Kölsche Grundgesetz. Das kennst du? Nee, das ist das dritte Kölsche Grundgesetz. Mhm. Das zweite ist it could be it could. Ah. Es kommt, wie es kommt. Das können wir mal kurz klären. Und zwar steckt dahinter quasi so ein Schicksalsglauben. Also du kannst tun, was du willst, it kommt, wie es kommt. Ich würde es Fatalismus nennen. Also Schicksal impliziert ja, dass es eine höhere Macht gibt, die da ihre Finger im Spiel hat. It could ist mehr so fatalistisch. Nein, Schicksal heißt einfach, es ist schon alles vordefiniert. Also die Entscheidung, die du triffst, ist sowieso schon grundlegend vordefiniert im Sinne von, wenn du dich jetzt für A entscheidest, die Zukunft wird sowieso die sein, die du hast, weil du dich für A entschieden hast. Oder du entscheidest dich für B, dann ist die Zukunft, die in Zukunft ist, auch die sowieso schon vorhergesehen. Also deine Entscheidung hängt gar nicht an dir, dass du sie triffst, sondern sie ist einfach schon so. Also es ist klar, dass du dich so entscheidest, wie du dich entscheiden wirst. Ja, aber das ist was anderes. Also das ist Schicksal, meine ich, da steckt ein Plan hinter. Bei It Could Be It Could geht drum, egal wie du dich entscheidest, wird sowieso scheiße. Wieso wird's scheiße? Es hätte nur immer Jodi gegangen. Weil man erstes Grundgesetz Nummer 3 braucht, damit es gut wird. Aber so allein für sich wird es immer noch, wird's scheiße, aber dann, du kannst halt immer noch was Gutes draus machen. Also man überlebt es halt irgendwie, ne? Weißt du, was übrigens witzig ist? Wenn du mal das richtige Grundgesetz in Deutschland anschaust, ist Freiheit keins der ersten drei. Sicherheit keins der ersten drei. Aber Freiheit schon. Achso. Ja, ich wollte gerade sagen. Es ist ja gleich nach Einigkeit und Recht. Ja, zum naja, Thema. Würde, Gleichheit und Freiheit. Mhm. Aber dieses Ding mit der Sicherheit. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie irgendwie Innenminister ständig drauf kommen, Freiheiten einschränken zu wollen, statt sich einfach ans Grundgesetz zu halten. Ich glaube, in ihrer Funktion als Verfassungsminister dürfen die das nicht. Die müssen sich da neutral ihrem Objekt gegenüber verhalten. Gut, dann lass uns mal überlegen. Ich habe auch noch eine Karte gezogen. Okay. Und möglicherweise sagt die ganz, ganz viel über unseren Podcast aus. Das weiß ich nicht. Das werden wir gleich erfahren. Doch. Change nothing and continue consistently. Was war das erste Wort? Change. Ah, change. Wechsel, ja. Wechselgeld. Ja. I see. Ja. Als unter Obama die Rede war von We want change, we want change, waren da ganz viele Obdachlose, die gesagt haben, wir wollen Wechselgeld, wir wollen Wechselgeld. Ja. Change. Ja. Change. Ja, change nothing and continue consistently. Also macht genauso weiter wie bisher. Ich glaube, okay. Das können wir uns auf die Fahne schreiben. Kann ja nichts schief gehen. Ich wollte gerade sagen, also bei uns ist ja sowieso, die einzige Beständigkeit ist bei uns ja sowieso der Wandel. Man weiß nie, welche Laune wir gerade so haben. Also von daher können wir damit konsistent weitermachen mit unserem launigen kleinen Labern. Und natürlich das Altern ist bei uns konsistent. Haben wir junge, hippe Themen früher besprochen. Ja, wobei ich, was so das mein körperliches Befinden angeht, ich so das Gefühl habe, das nimmt exponentiell ab mit dem Jungsein. Du bist heute fitter denn je? Nein, es nimmt exponentiell ab, das Jungsein. Also, ja. Es kommen halt mehr Wehwehchen dazu und die schon da sind, weiten sich halt aus. Das eigentlich Schlimme ist ja mittlerweile, dass wenn ich ausgiebig saufen war und darf ich die nächsten 2 Tage lang Paracetamol fressen und es geht mir trotzdem dreckig. Ich finde es übrigens, eine Sache muss ich echt mal sagen, ich finde es immer witzig, wenn du übers Altern redest. Ich? Seltsamerweise, eine der häufigsten Anekdoten in Deutschland, wenn du sie hörst. So, woran merkst du, dass du alt geworden bist? Ja, ich kann nicht mehr so viel saufen wie früher. Heute muss ich den Suff echt hart. Weißt du, wo du auch denkst, sauf halt einfach nicht so viel. Weißt du, vielleicht hätte mit dem Alter die Vernunft, weißt du, so, also du kannst ja gerne weiter in deinem grünen Wolkenkuckucksheim leben, aber die realen Verhältnisse sind halt ohne Suff nicht zu ertragen. Oder andere Drogen nehmen, die weniger Impact haben. Die wirken halt nicht so gut, das ist das Problem. Also ich habe letztens von einem Typen gehört, der geht regelmäßig laufen und hat dadurch Glücksgefühle. Ich laufe ja immer mal wieder und das ist kein Glücksgefühl, was dabei frei wird. Mehr Hass. Ja, oder keine Ahnung, es gibt so viele Dinge auf der Welt, die glücklich machen, aber darüber reden wir an einem anderen Tag. Denn wir halten es wie bisher, wir ändern nichts und bleiben bei der schlechten Laune. Ja. Sagt er und lacht danach. Keep calm and carry on. Genau, and kill Zombies. Notfalls auch das. Live long and crispy in diesem Sinne. Tschüssing! Tschüss!